Yikes. Ja, du musst. Fast. Ein PS4-Controller zerstörten, der einzige, bei dem die R1-Taste richtig funktioniert. Wieso ist bei dir die Schultertasten im Arsch? Weil ein Hund Spaß hatte. Okay. Der andere Controller hat mehr gelitten, deswegen habe ich mir den guten genommen. Und ich so, von meinen drei Controllern habe ich einen Nico gegeben gehabt und den hat er irgendwie verloren, den findet er nicht wieder. Und jetzt, wo ich ihm die PS4 ausgeliehen habe, habe ich ihn wieder einen anderen PS4-Controller mitgebracht. Ich habe nur noch einen über und den verwende ich für Laptop, PC und Steam Link und Handy. Also, ja, eigentlich für alles. Ich kaufe mir irgendwann einen, der nicht von einem Hund bearbeitet wurde. Weil das war genauso mit den PS3-Controllern und mit den PS2-Controllern.